1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind wieder da, melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt, ihr seid dabei, ich freue mich sehr. Wir beginnen wie immer mit einer freien Themennacht. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über was, der möge sich bitte melden unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer heute Nacht heißt Enver. Ja. Ach, ein Mann. Ist das ein Mann? Ist ein Mann, ja. Ein Mann. Ja. Enver, du bist 54 Jahre alt. 54, ja. Du hast dich bei uns gemeldet. Warum hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen, weil meine Tochter dieses Jahres, am 25.07., hat das Leben genommen. Dürfte ich dich bitten, Enver, den Ton von deinem Radio oder von dem Fernseher ganz abzustellen? Ich habe kein Radio, habe gar nichts. Doch, da läuft, ich höre ein Echo im Hintergrund. Nee, also gar nichts. Am 25.07. Ja. Hat sie sich das Leben genommen? Genau. Ja. Warum? Wir wissen ja nicht, warum. Wie alt ist sie geworden? 23. 23. Entschuldige, dass ich gerade so ein bisschen verlangsamt frage, weil ich diesen Hall auf dem Kopfhörer habe. Wer hat sie gefunden? Die Polizei. Und du hast überhaupt gar keine Vorstellung, warum sie das getan hat? Nee, wissen wir ja nicht. Wie hat denn deine Tochter vorher gelebt? Erzähl mal ein bisschen aus ihrem Leben. Also meine Tochter war in Regensburg, hat sein Eigentum, eine Wohnung gehabt. Und als Ego-Therapeutin gearbeitet. Enver, wir machen mal Folgendes. Wir wählen dich mal nochmal an. Ich höre immer dein Echo im Hintergrund. Ich werde dir nicht gerecht und kann mich gar nicht konzentrieren richtig auf das Gespräch. Ich bitte dich nochmal aufzulegen und wir wählen dich gleich nochmal an. Bist du damit einverstanden? Ja. Gut, dann lösen wir dieses technische Problem und ich sag dann mal bis gleich. Ja. Okay. So, bis wir den Enver wieder haben, machen wir weiter mit Sascha. Und Sascha ist 23. Hallo Sascha. Hallo. Sascha, weswegen rufst du an? Ja, mein Vater ist vorletzte Woche gestorben. Vorletzte Woche? Ja. Ja? Ein Herzinfarkt. Der hatte schon seinen zweiten bekommen. Mhm. Aber meine Schwester wollte sie ins Krankenhaus bringen lassen. Aber er wollte wieder mal nicht. Und dann hat er gesagt, dass er am Montag sie anrufen will, ob alles okay, ob alles glatt gelaufen ist. Das über Wochenende hat er Schmerzen gehabt, aber er wollte ja nicht ins Krankenhaus. Mhm. Und Montagmorgen, als sie dann gesehen hat, dass er gemerkt, dass der nicht angerufen hat und dass sie bei ihnen in die Wohnung reingegangen, da lag er da. Und war da schon verstorben? Da war er schon verstorben. Mhm. Da muss er schon Samstag tot gewesen sein. Wie alt ist dein Vater geworden? 54. Wie hast du diese Botschaft, diese schreckliche Botschaft und Information aufgenommen, die Nachricht? Ja, ich bin erstmal zusammengebrochen. Dann kam aber erst der Rettungswagen. Und danach konnte ich auch nicht so viel machen. Dann habe ich mich ein bisschen beruhigt. Und dann ein paar Tage später. Also du hast ihn auch gefunden? Nein, meine Schwester hat ihn gefunden. Die Schwester, entschuldige. Mhm, und meine Mutter hatte mich ja angerufen, weil meine Schwester fix und fertig war. Mhm. Und dann hab ich ihn dann ein paar Tage später, konnte ich ihn meinen Grabbestatter nochmal angucken. Ja. Und als ich mir den dann nochmal angeguckt habe, dann bin ich zusammengebrochen. Dann kam Rettungswagen und Notarztwagen. Wegen dir? Ja, ist mein Onkel gleich mit mir mitgefahren und wir mussten dann ins Krankenhaus, weil ich ziemlich fertig war. Das heißt, du hast am offenen Sarg des Vaters bist du kollabiert, kann man so sagen. Ja. Ja. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater? Eigentlich ziemlich gut. Mhm. Und in dem Alter, wie dein Vater war, rechnen wir ja auch noch nicht mit dem Tod. Nein, aber der war schon schwer krank. Ja. Die Ärzte wussten halt nie was, weil er alles Mögliche hatte. Und und immer wenn er dann ins Krankenhaus war, hat er sich aus seiner eigenen Fahrt wieder rausgeschrieben. Irgendwann ein paar Tage später wieder was passiert ist, wollte er wieder ins Krankenhaus gehen. Weswegen war er denn immer wieder schon im Krankenhaus gewesen? Ja. Wegen Herzgeschichten? Herzgeschichten, dann hat er Beine gehabt, die waren dick mit Wasser gefüllt. Mhm. Und irgendwann konnte er schon kaum, musste auch immer, wenn er zu Hause war, selbst sich beatmen mit so einer Beatmungsflasche. Ach so, oh ja, dann war er aber schon sehr angeschlagen. Der war auch richtig dünn. Glaubst du denn, dass dein Vater, oder übst du ein wenig Kritik, dass er ja sich nicht richtig hat behandeln lassen, dass er sich nicht richtig um seine Erkrankungen gekümmert hat? Ich sag mal so, wäre immer drin geblieben, die Ärzte hätten vielleicht ein bisschen helfen können, aber er wollte sich nie helfen lassen. Bist du darüber böse und zornig? Ich bin darüber ziemlich böse, weil ich ihm schon mehrmals gesagt habe, er sollte wenigstens da bleiben, sich behandeln lassen. Aber du glaubst, wenn dein Vater sich besser hätte behandeln lassen in den Krankenhäusern, im Krankenhaus, ja, könnte er vielleicht noch leben? Ja. Mhm. Ich habe ihn damals, als ich bei seiner Lebensgefährtin war, und der da zu Hause Schmerzen hatte, haben wir ihn ins Krankenhaus gefahren. Und da habe ich ihn ins Krankenhaus getragen, weil er schon so schlapp war. Und dann haben wir ihn auf die Trage gelegt. Ja, und einen Tag später hat er wieder aus dem Krankenhaus rausschreiben lassen und war dann wieder zu Hause. Das ist natürlich Wahnsinn. Wie erklärst du dir das, dass der Vater so leichtfertig letztendlich mit sich und mit seiner Erkrankung umgegangen ist? Ja, er hat, glaube ich, damals, als er mit meiner Mutter Schluss gemacht hat, oder sie mit ihm, dann sind die auseinandergegangen. Hm. Und seitdem kann sein, dass er es nicht verkraftet hat oder so. Ach so, und wie lange sind die auseinander? Die sind schon fast 10 Jahre auseinander. Hat dein Vater auch irgendwie ein Problem mit Alkohol zum Beispiel? Nee, das hat er gar nicht gehabt. Hm. Aber man kann vielleicht sagen, dass ihm das Herz zerrissen hat, zerbrochen hat. Ja. Die Trennung. Und dass er deshalb gar nicht mehr so richtig, vielleicht gar nicht mehr so richtig leben wollte? Ja, er wollte auch ja nicht mehr kämpfen oder so. Mhm. Der hatte Schmerzen ohne Ende gehabt. Tagsüber hat er Morphium genommen, dass er wenigstens die Schmerzen nicht mehr hat. Und er wollte halt im Frieden sterben und wollte halt so lange noch leben, wie er kann. Mhm. Was glaubst du, woher die Schmerzen kamen? Hauptsächlich? Hauptsächlich die Schmerzen kann ich so jetzt nicht erklären. Aber ich hoffe, ich glaube, dass er ziemlich viel Schmerzen hatte. Hm. Auch, dass er die Trennung nicht verkraftet hat. Also du schilderst ihn schon so wie ein gebrochener Mann. Ja. Hm. Jetzt hattest du diesen Zusammenbruch, als du deinen Vater dann nochmal gesehen hast, nachdem er verstorben war. Ja. Wie hast du denn dann danach, wahrscheinlich einige Tage oder Wochen später, die Beerdigung erlebt und durchgestanden? Auf die Beerdigung bin ich nicht mitgegangen. Bist du nicht mitgegangen? Nein, weil ich gesagt habe, bevor ich nochmal da zusammenklappe, gehe ich lieber nicht mit auf die Beerdigung. Hm. Und meine Schwester hat gesagt, es ist okay, dass ich nicht mitgehe. Hm. Und sie sagt, es reicht auch schon, dass ich ihn schon noch gesehen habe nochmal. Ja. Bist du heute mit ihr im Reinen, dass du nicht mit auf die Beerdigung gegangen bist? Nein. ich habe ihr aufsässlich gesagt, nochmal durchstehen kann ich das nicht. Und sie fand es in Ordnung und wenn ich zum Grab gehen möchte, irgendwann... Na, ich meinte, ob du heute, findest du es im Nachhinein gut, dass du, oder richtig, dass du nicht zur Beerdigung mitgegangen bist? Ich find's eigentlich ziemlich gut. Mhm. Auch nochmal so ein Zusammensturz und so, wollte ich nicht nochmal erleben. Ich verstehe. Wie lange hast du das denn überhaupt am offenen Sarg ausgehalten, bevor der Zusammenbruch kam? Ich habe das zwei, drei Minuten ausgehalten. Mhm. Und dann bin ich zusammengeklappt. Wie sah er aus? Sah er wie schlafend aus oder sah er schon erschreckend für dich aus? Erschreckend. Der sah schon käsebleich aus. Mhm. Der sah schon übelst heftig aus. Mhm. So, jetzt hast du in jungen Jahren deinen Vater verloren und bist jetzt wirklich so mittendrin im Trauerprozess, der durchzogen ist auch mit Zorn, dass der Vater irgendwie nicht richtig sich gekümmert hat um sich selbst. Wie stehst du da mit deiner Trauer? Kannst du dich mit deiner Schwester auseinandersetzen und austauschen? Mit meiner Schwester kann ich mich schon austauschen. Das machen wir ab und zu auch. Hm. Die hat ja auch noch zwei Kinder. Aber? Ja, ab und zu, wenn ich mit ihr spreche, sie hat so verkraftet, so hat es auch noch nicht so verkraftet. Und sie muss ja auch erstmal damit fertig werden. Ja, und für sie ist es ja auch besonders schlimm, dass da sie ihn gefunden hat und diesen Anblick wird sie auch nie vergessen. Ja. Mhm. Hast du denn für dich den Eindruck, dass du so ganz gut so jetzt über die Runden kommst oder glaubst du, dass du schon noch eine Hilfe brauchst? Ich, so zur Zeit komme ich eigentlich gut über die Runden, aber manchmal, da denke ich dann noch an ihn. Naja. Dann ist mal wieder so eine Phase, wo ich dann wieder absacke. Guck mal, das ist ja nur erst ein paar Wochen her. Ja. Das wird dann noch viele, viele Wochen und Monate so gehen, das sage ich dir. Das ist völlig normal. Manchmal dauert das sehr lange, ehe man jemanden, mit dem man eng verbunden war, ja, verabschiedet hat, wirklich. Manchmal dauert es sehr lange. Sascha, ich schlage dir vor, dass du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst. Vielleicht kann der dir doch noch ein paar Sachen an die Hand geben, falls du das Gefühl hast, doch noch Hilfe zu brauchen. Ja. Mir tut es sehr leid, dass dein Vater so früh verstorben ist und dass du jetzt keinen Vater mehr hast. Ich wünsche dir sehr viel Kraft und alles Gute für die nächste Zeit, Wochen, Monate. Ja. Und dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und wir melden uns gleich. Das heißt, mein Psychologe, der Inga, ruft dich gleich an. Okay. Gut. Lieber Sascha, du legst auf und wir melden uns. Bis dann. Okay, danke. Tschüss. Schön. So, jetzt machen wir einen neuen Versuch mit Enver. 54. Hallo Enver. Hallo Domian. So, jetzt klingt das wirklich sehr gut. Ich merke schon. Entschuldige, das war gerade nötig, dass wir dich nochmal anrufen, damit ja, wir auch entsprechend gut reden können. Vielleicht für die Leute, die gerade noch nicht dabei waren, erzähl doch nochmal von Anfang an den Grund deines Anrufes. Ja, also meine Tochter hatte das Leben genommen dieses Jahres, am 25.07. Und wir wissen heute noch, warum hat das Leben genommen. Das weiß man überhaupt nicht. Die Tochter war Anfang 20, wenn ich mich recht erinnere. 23. Wie hat sie sich das Leben genommen? Sie hat abgehängt. Wer hat sie gefunden? Sie hat eine Zettel geschrieben in der Tür. Bitte kommen nur mit der Polizei rein. Und dann haben sie... Moment. An der Tür stand, bitte kommen Sie nur mit der Polizei rein? Ja. Ja. Hatte sie eine Wohnung, eine eigene Wohnung? Sie hatte eine Wohnung gehabt, ja. Und dann hat sie außen vor die Haustür dieses, also von außen dieses Schild rangeklebt? Genau. Aber da müssen doch alle Nachbarn alarmiert sein, wenn man das liest. Ja, ist vorbeigegangen, hat das gelesen wahrscheinlich, schätze ich mal. Und dann hat die Polizei angerufen. Ach. Also irgendein Nachbar hat dieses Schild gelesen? Genau. Und dann kam Polizei und da hat wahrscheinlich da gefunden. Dann hat die Polizei die Tür aufgebrochen? Ja, mit Feuerwehr oder ich weiß nicht. Ich war nicht dabei, ne? Ich weiß es nicht. Wie ist das passiert? Und sie war in einem psychischen Krankenhaus. Mhm. Also wir haben gesehen, dass unser Kind nicht in Ordnung ist. Dann haben wir gesagt, du brauchst einen Arzt und gehst zum Arzt. Und so hat er auch gemacht. Ne? Mhm. Dann ist er zum Arzt gegangen und der Arzt hat gleich geliefert in Psychiatrie. In Psychiatrie war in geschlossener Abteilung, ja. Einen Tag. Mhm. Und am nächsten Tag haben die freigelassen. Das war alles dann im Sommer? Das war alles im Sommer, ja. Und wie lange hat sie dann noch gelebt danach? Noch 14 Tage später, dann hat das Leben genommen. Aber wo sie in Psychiatrie war, dann hat uns die Ärzte nicht Kontakt mit uns genommen, mhm. Was mit unserer Tochter ist. Habt ihr denn jetzt im Nachhinein Kontakt mit der Psychiatrie aufgenommen, um zu erfahren, was... Keine hat uns angerufen. Wir haben ein paar Mal angerufen, die haben bloß gesagt, keine Antwort mehr gegeben. Ich habe kleine eine Woche später angerufen, habe mit dem Arzt gesprochen, habe gesagt, wieso haben sie nicht mit uns Kontakt genommen? Die haben gesagt, wir haben eine Schweigepflicht, wie soll man das nicht? Und dann... Aber die wussten ja nicht, dass deine Tochter sich das Leben genommen hat, kurz darauf. Die haben schon, also sie hat beurlaubt 3 Tage. Und wir haben nicht gewusst, wie die 3 Tage, wo sie beurlaubt hat. Am Freitag hat beurlaubt, Samstag, Sonntag und Montag hat das Leben genommen. Achso, und wir haben gar nicht gewusst. Achso, wir sagen nochmal, sie war beurlaubt aus der Psychiatrie. Genau. Eigentlich hätten sie dann deine Tochter vermissen müssen, dass sie nicht wieder zurückgekommen ist. Verstehe ich das richtig? Ja, nein. Die Krankenhaus hat die Psychiatrie, sie war im Bezirkskrankenhaus, die haben beurlaubt meine Tochter 3 Tage. Genau. Die haben gesagt, okay, du nimmst 3 Tage frei, genau. Dann kommst du wieder am Montag. Aber dann hat sie sich ja das Leben genommen und ist eben nicht zurückgekommen. Nee. Sie ist also beurlaubt 3 Tage und wir haben gar nicht gewusst, dass unsere Tochter hat Urlaub von Krankenhaus kriegt 3 Tage. Die Tochter war da bei uns und hat mit uns gesprochen. Also gar nicht, wie wissen wir, dass sie im Krankenhaus ist. Aber dann danach hat sie sich das Leben genommen nach den 3 Tagen. Genau, nach 3 Tagen hat das Leben dann. Ja, dann meine ich, wenn sie beurlaubt war, heißt das ja, dass sie irgendwann zurückkommen sollte ins Krankenhaus. Ja. Ne? Und da sie nicht zurückgekommen ist, musste das Krankenhaus doch eigentlich hellhörig werden. Nein, wir haben dann angerufen im Krankenhaus. Ja. Wir haben gesagt, wir wollten mal mit unserer Tochter sprechen. Mhm. Die haben gesagt, nein, ihre Tochter hat noch heute Urlaub. Ah, ich gesagt, was? Verstehe. Urlaub? Mhm. Wissen wir ja gar nicht. Nein, ihre Tochter seit Freitag hat er Urlaub. Mhm. Wir haben 3 Tage freigegeben. Hat denn die Polizei sich nicht mit dem Krankenhaus in Verbindung gesetzt? Das wissen wir ja nicht. Eigentlich wäre das doch hochinteressant zu erfahren, welchen Eindruck die Tochter im Krankenhaus gemacht hat. Sie war ja in der Psychiatrie. Ja. So, das heißt, da haben sich Fachleute mit ihr beschäftigt. Die könnten ja irgendetwas darüber aussagen, was mit dem Mädel los war. Also die Polizei hat uns gesagt, wir kriegen ein Schreiben von Staatsanwaltschaft. Bis heute haben wir ja keine Schreiben gekriegt. Das ist ja schon sehr seltsam, wenn das am 25.07. passiert ist. Ja. Jetzt haben wir bald November. Ja, und bis heute keine hat uns angerufen oder geschrieben oder irgendwas. Habt ihr denn mal nachgefragt? Ja, wir haben mal nachgefragt. Also ich habe den Polizei wieder angerufen, wo der bei uns wieder war. Da hat er gesagt, sie kriegen eine von Staatsanwaltschaft. Wie lange es dauert, wissen wir auch nicht. Das ist ja eine schreckliche Situation. Da sitzt man als Angehöriger da, weiß überhaupt nicht, was los ist. Genau. Die Tochter hat sich das auf schlimme Weise das Leben genommen. Ja. Und da sind vielleicht Menschen, sprich diese Psychiater, die so ein bisschen aussagen könnten, was mit ihr los war, und man erfährt das gar nicht. Ja. Kann man da nicht mehr Druck machen? Bestimmt. Kannst du dir keinen Rechtsanwalt nehmen? Ja. Man kann schon einen Rechtsanwalt nehmen, aber ich warte immer heute noch. Wie wissen wir nicht, warum die schreiben nicht und warum die melden nicht? Ja, weißt du, wahrscheinlich, weil das irgendwie irgendwo im Behördendschungel vielleicht irgendwie hängen geblieben ist, wenn sich niemand wirklich drum kümmert, ja, also, und Druck macht. Also das verstehe ich nicht, wieso die Polizei hat noch nicht. Verstehe ich auch nicht, kann ich nicht verstehen. Staatsanwaltschaft oder irgendwer, das uns, oder Ärzte oder Krankenhaus uns anzurufen oder so. Kein Mensch. Ich finde auch, ich weiß nicht, ich bin der Laie. Nach so einem dramatischen Fall verstehe ich auch nicht, dass das Krankenhaus keine Aussagepflicht gegenüber den engsten Verwandten, sprich den Eltern hat. Weiß ich nicht, wie es juristisch ist, aber es muss irgendeinen Weg geben, das rauszukriegen. Das gibt's auch gar nicht. Ja. Machen wir uns auch gleich nochmal schlau, verspreche ich dir. Das heißt, du und deine Frau, habt ihr noch mehr Kinder? Ich habe nur eine Tochter. So, das heißt, die Familie steht völlig vor einem Rätsel. Genau. Genau so ist es. Es ist schon schlimm genug, dass die Tochter tot ist. Wenn man aber gar nicht weiß, warum und wie die Zusammenhänge sind, ist es ja noch viel schlimmer. Ja, weil sie war im Bezirkskrankenhaus. Und wie wissen wir, dass unsere Kind ist dort? Und wie macht man dann, sagen wir, naja, sie ist halt im Bezirkskrankenhaus. Du hattest ja gesagt, ihr hattet das Gefühl vorher, dass irgendetwas nicht mit ihr stimmt. Woran habt ihr das festgemacht? Ja, wie haben wir gemerkt, dass sie nicht in Ordnung ist? Dann haben wir gesagt... Woran habt ihr das gemerkt? Ja, zu Hause hier hat geweint. Ich weine, aber ich weiß es nicht, warum weine. Dann habe ich gesagt, du gehst morgen zum Arzt, weil ich muss in der Arbeit in der Früh. Und sie ist ja gegangen zum Arzt. Und der Arzt hat gleich geliefert in Psychiatrie. Mhm. In Psychiatrie war ein Tag geschlossene Abteilung. Mhm. Nächsten Tag haben die freigelassen. Mhm. Und sie ist ja rum freigelassen, also rum... hin und her gefahren, also sie ist da bei uns gefahren und bei uns besucht, wieder gegangen, wie denkt man immer, sie ist im Krankenhaus. Als sie da bei euch aufgetaucht ist, was hat sie da... Ja, jeden Moment, Tag... Moment, als sie bei euch war, was für einen Eindruck hattest du von ihr? Ja, ich habe einen Eindruck gehabt, dass sie ist verschürft, irgendwie so ängstlich, so. Da haben wir gedacht, naja, wenn sie im Krankenhaus ist, die kümmern die Leute schon dort. Wir waren mal schon dort, haben wir besucht im Krankenhaus und wollte man mit dem Arzt reden. Der Arzt sagt, ja, der hat jetzt keine Besprechung, keine Zeit zum Sprechen. Ich merke schon, das ist ein schlimmer Fall, wo man einfach Leute ignoriert und sich nicht um die Angehörigen kümmert. Wir werden uns jetzt mal im Hintergrund schlau machen, Enver, was man da tun kann, welche Rechte du hast oder wo du zumindest herauskriegen kannst, wo du deine Rechte erfahren kannst. Damit wäre euch ja schon ein klein wenig geholfen, wenn ihr nur etwas mehr über die Hintergründe erfahren würdet. Ja. Ja. Gut, dann bitte ich dich aufzulegen, Enver, und wir melden uns gleich wieder bei dir und in dir und deiner Familie viel Kraft, dieses Unglück zu verarbeiten. Das ist wirklich schlimm. Okay. Gut, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, falls ihr uns hier erreichen wollt, die kostenfreie Nummer, oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Marcel, und Marcel ist 34. Hallo Marcel. Hallo Domian. Marcel, um was geht's? Ja, in letzter Zeit bin ich ein wenig durcheinander. Ich habe jetzt schon seit klein auf die Krankheit Epilepsie, falls sie bekannt ist. Naja, das kennen wir ja alle. Und du weißt ja, in der Medizin geht es Jahr für Jahr weiter, so wie in der Technik. Ne? Und jetzt habe ich mich vor circa 1,5 Jahren operieren lassen. Ne? Mhm. Schädeloperation wird das genannt. Weil die Epilepsie wird ja durch einen Herd, nennt man das, ein gewisser Tumor im Kopf ausgelöst. Ne? Und nach dieser Operation habe ich gemerkt, und auch viele andere, ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Inwiefern? Zum Beispiel von der Ausdrucksweise her. Vom Sprechen her? Nicht nur das, auch so vom Benehmen und alles, ne? In was? Im Benehmen. Im Benehmen, achso. Ja, wir würden zum Beispiel jetzt einen anderen Jürgen da sitzen haben, wenn er das gemacht kriegt, eventuell, ne? Erzähl doch mal, wie du dich verändert hast, wie du vorher warst und wie du jetzt warst. Vorher zum Beispiel war ich wie ein rappeliger Fünfjähriger, ja? Manchmal. Also sehr aufgedreht, sehr vital und... Genau diese Sachen alle. Wie oft hattest du diese epileptischen Anfälle früher? Früher hatte ich sie manchmal alle 3 Tage. In den letzten 5 Jahren ist es noch schlimmer geworden. Bis zu der Operation? Genau, bis vor der Operation. Krankentransporte, immer wieder Verletzungen am Kopf und überall. Ne? Und das konnte man mit Medikamenten konnte man das nicht stoppen? Nein, medizinisch war es nicht mehr zu regulieren. Das heißt, es war nur noch mit einer Operation zu bannen, das Ganze. Genau, bis mir ein Arzt in einer Spezialklinik in Bielefeld sagte, Junge, entweder kippst du jetzt noch täglich um, junger Mann, mhm, und holst dir immer wieder Verletzungen und alles, oder ich probiere es aus. Genau. Bei dir, dich zu operieren am Kopf, ne? Ja, vielleicht erzählst du mal kurz, wie das so war, wenn du diese Anfälle bekommen hast. Ich habe dann zum Beispiel so gezappelt wie ein kleines Kind, was gerade erst geboren ist, ne? Bist du hingefallen? Und das auch, genau. Ich bin sogar schon vor Autos gelaufen auf der offenen Straße, mhm, und bin da schwer verletzt nach Hause gekommen. Also erstmal ins Krankenhaus. Wie lange haben diese Anfälle angedauert? Das war immer wieder verschieden. Manchmal waren es nur kleine Aussetzer, ne? Von so, wie lange? Von einer Minute, oder? Manchmal von einer halben, manchmal von einer Minute. Mhm. Und wenn ich sowas von 5 oder 10 Minuten hatte, mhm, dann war es manchmal ganz schlimm. Da musste ich auch medizinisch behandelt werden. Ich glaube, dass wenn man diese Anfälle sehr, sehr intensiv bekommt und gravierend, mit gravierenden Auswirkungen, kann man sich hinterher nicht daran erinnern. Genau. Mhm. Ich weiß dann zum Beispiel gar nicht mehr, wenn ich den jetzt bekomme, was ich in den letzten paar Minuten mit Domian besprochen habe. Mhm. So, jetzt gab es diese Operation. Diese Operation hat bewirkt, dass du keine epileptischen Anfälle mehr bekommst. Genau. Das auf jeden Fall. Die sind jetzt schon 16 Monate nicht mehr aufgetreten. Was ja für dich und dein Leben schon wahrscheinlich sehr eine Sensation ist, wenn du damit groß geworden bist. Das ist es. Und das ist auch meine Schwierigkeit, ne? Ich bin auch im Arbeitswesen und auch überhaupt so viel besser geworden. Früher war ich so langsam wie ein 5-jähriger Junge bei der Arbeit. Was hast du denn jetzt beruflich gemacht? Ja, in Behindertenwerkstätten arbeiten wir für verschiedene Firmen, die Verpackung von Materialien, wie zum Beispiel Schrauben und sowas. Ne? Achso, das machst du heute auch noch? Nein, leider nicht mehr, weil ich bin nachher einfach zu gut geworden anscheinend. Ja, jetzt sag mal wirklich nochmal, damit wir das verstehen, diesen Unterschied vor der Operation, nach der Operation. Erklär's mir, wie du, vielleicht anhand von 1, 2, 3 Beispielen, wo das eklatant ist, der Unterschied. Ja, zum Beispiel der 50-jährige Mann, ja, ist bis jetzt noch so wie ein 10-jähriger Junge, wird operiert und merkt, oh, ich habe wirklich, und andere sagen immer, du bist wirklich jetzt wie ein 50-jähriger Mann, du bist anders geworden, mein Lieber, ne? Und so war es auch bei mir, nur dass ich gerade Anfang 30 bin, ne? Früher war ich wie ein 13-jähriger, wirklich vom Verhalten und Ausdruck her und auch vom Leistungswesen her, was ich geleistet habe bei der Arbeit oder so. Ach so. Aber jetzt bin ich wirklich wie ein erwachsener Mann. Also interessant war ja gerade die Formulierung, ich bin jetzt zu schlau dafür. Sozusagen. Du kannst dich also jetzt besser ausdrücken als vorher, sprachlich zum Beispiel. Sprachlich und auch vom Arbeitswesen her bin ich sozusagen viel intensiver und besser geworden. Merkst du das, erlebst du das auch selbst so oder sagen das nur andere Leute von dir? Ich habe es selbst erlebt. Gucken Sie mal, früher habe ich wirklich 20 Kartons am Tag packen können oder sowas, ne? Mhm. Und heutzutage, bis vor einem halben Jahr, wo ich Ärger auf der Arbeit hatte, deswegen habe ich wirklich 60 bis 80 Kartons am Tag gepackt, ne? Worüber sich dein Arbeitgeber ja eigentlich freuen müsste, wenn du so viel mehr Leistung bringst. Bei uns ist das so, die zwei, die mit uns arbeiten, die Menschen, die Aufsicht führen, ne, sind sozusagen die Kleinen. Oben sitzen noch welche im Büro. Und einer hatte wohl Angst anscheinend, dass ich anscheinend wirklich zu selbstständig und gut geworden bin. War das so eine Tätigkeit, die eigentlich Behinderte durchführen, die du da vorher gemacht hast? Die Behindertenanstalt Bethel, falls die Ihnen bekannt ist. Ja, klar. Da arbeite ich. Ja. Und nachher habe ich Ärger gehabt, sodass man schon sagte, ich muss dich verweisen in andere Behindertenwerkstatt, die andere Arbeiten macht. Weil du zu präzise geworden bist, zu gut geworden bist, genau, zu pfiffig geworden bist. Genau. Das heißt, du könntest jetzt auch irgendwo anders in der Fabrik oder in irgendeiner Firma arbeiten. Ja, jetzt bin ich auch dabei, im Arbeitsamt zu gucken, obwohl ich noch nie richtig mit Ämtern zu tun hatte. Aber das hat früher immer irgendwelche Sozialdienstmenschen gemacht. Ach so, Betreuer, ne? Betreuer haben das gemacht. Genau. Aber ich das ist ja eine ganz. Hat man dir das denn vorher gesagt, dass diese Operation so eine ja durchaus zusätzlich positive Wirkung haben kann? Der Arzt hat gesagt, hör mal, junger Mann, also damit meint er mich, ich gebe dir 10%, dass es gut geht, mein Junge. Und nachher, 6 Wochen später, kommt er zu mir ins Bett und sagt, Junge, es ist so gut gegangen mit mir und meinem Kollegen, als wir es bei dir machten, ich gebe dir 80. Dass du genauso gut drauf bist wie Domian und die anderen Leute. Also ein bisschen salopper ausgedrückt, Bist du intelligenter geworden durch diese Operation? Man kann sozusagen sagen, dieser Herd, ja, falls dir das ein Begriff ist, das ist so ein kleiner Punkt im Gehirn, ein kleiner, wie nennt man es wieder? Tumor, kann man sagen, der aber nicht wächst. Das ist der Herd. Er löste die Anfälle immer aus. Und der wurde hinausgenommen. Und irgendwie ist dadurch meine Rezession und mein Verhalten auch. Stimmt, vielleicht hat der auf irgendwas gedrückt, was genau. Irgendwas dann unterdrückt hat bei dir. Das ist ja sensationell. Eigentlich musst du dich doch wie Bolle freuen. Ja, ich komme mir jetzt wirklich vor wie einer, der nicht mehr vor und zurück beißt in letzter Zeit. Weil er Ärger hat mit den behinderten Leuten, die auf einen aufpassen und nicht weiterkommt irgendwie. Ich habe Angst jetzt vor dem richtigen Leben. Ich habe noch nie auf dem Amt selbst das geregelt oder so. Ach so, verstehe. Ne? Wohnst du, lebst du auch in Bethel? Ich habe da früher gewohnt, ich wohne in der Nähe. Mhm. Die Behinderten, die gut genug medizinisch versorgt werden und auch im Leben sich mit ihrer Behinderung recht finden, werden nachher in andere Wohnhäuser gesetzt. Ach so, Oder denen werden Mietwohnungen besorgt und sie werden dann ambulant betreut. Eigentlich könnte man nicht sagen, du bist kein behinderter Mensch mehr. Ich komme mir fast so vor, aber ich muss noch täglich 10 Tabletten nehmen, ne? Ja. Erstmal 2-3 Jahre lang. Das ist ja wieder Nachuntersuchungen und dann kann der Arzt sagen, ja, der Führerschein und alles, das geht jetzt. Aber vorher muss ich noch wirklich medizinisch so bleiben. Aber ich probiere als Behinderter jetzt auch im öffentlichen Arbeit, zum Beispiel als Lagerarbeiter. Ich habe 10 Jahre Lagerarbeit. Du kannst es ja jetzt langsam angehen, dich aus dieser alten Rolle, sagen wir mal so, rausschleichen. Das probiere ich gerade. Ne? Wer weiß, in 10 Jahren stehst du vielleicht völlig eigenständig da und das ist doch super. Das ist doch das sensationell. Ja, so. Das habe ich so noch nie gehört, Marcel. In der Ruhe liegt die Kraft, sagt man. Also arbeite dich ruhig hoch. Genau. Wurde mir früher so gesagt vom Großvater, ne? Das ist ja wirklich super. Das heißt, das ist Ihnen ein neues Leben eigentlich jetzt. Ja, und das macht mir auch ein bisschen so Probleme. Guck mal, ich verstehe, ja. Als Kind musst du lernen, so arbeitet der Erwachsene, so musst du es machen. Mhm. Und ungefähr so komme ich mir jetzt vor, ne? Ja, ja. Hast du Familie noch? Ja, mein Vater und meine Mutter wohnen an der holländischen Grenze. Kümmern die sich um dich? Ja, ich habe damit oft Kontakt mit den Leuten, ne? Und auch guten Kontakt mit der Familie meiner Mutter noch. Gibt's auch Geschwister? Ja, meine zwei kleinen Brüder, einer hatte auch Schwierigkeiten in letzter Zeit, psychische. Mhm. Und deshalb helfe ich ihm auch, wo ich kann, weil ich habe jetzt 30 Jahre Erfahrung mit Neuro- und Psychologie, dadurch, dass Ärzte mich behandelt haben. Und ich habe wirklich jedes Wort mir dreimal angehört von drei verschiedenen Leuten. Ja. Zum Beispiel vor der Operation am Kopf, wo mir sagte, 10-20% gebe ich dir, habe ich auch wirklich Leute, die kurz vor der Rente waren, aufgesucht, Ärzte, und gesagt. Was hätte denn eigentlich, Marcel, was hätte eigentlich passieren können, wenn das jetzt nicht so gut gelaufen wäre? Was wäre dann gewesen? Die linke Kopfseite, also die Herzseite am Kopf, ja, wurde operiert. Mhm. Und der Arzt sagte, Junge, also damit meinte er mich, es kann sein, dass deine rechte Körperhälfte gelähmt wird, wenn wir da einmal mit der Klammer abrutschen oder mit der kleinen Zange. Mhm. Also überleg es dir. Boah, was für ein Risiko. Und ich als Behinderter habe früher viele Ärzte gekannt, Neuro- und Psychologen. Mit einem habe ich schon 13 Jahre lang Kontakt. Er ist eigentlich 10 Jahre nicht mehr für mich zuständig, ne? Und ich habe nachher gesagt, alle Ärzte sagten, es würde gehen, du musst mir aber den Startschuss geben. Und hat er gemacht? Er hat gesagt, Junge, ich lese mir die Akten durch, ich gucke für dich nach. Mach es. Und dann hat er gesagt, tu, was du nicht lassen kannst. Ich sage ja. Super. Gratulation, Marcel, wirklich. Das ist eine tolle Geschichte. Wie gesagt, so habe ich das noch nie gehört. Ich will nur eins sagen, weil du hattest ja auch schon Anrufer, wo die Frauen weggelaufen sind, deswegen. Wir sollen mal wirklich gucken, dass wir solche guten Ärzte kriegen. Ja. Solche neuro- und psychologischen Wesen gibt's in Bonn, in Berlin und in Bielefeld auch. Natürlich. Marcel, ich wünsche dir ganz viel Glück jetzt in den neuen, mit dem neuen Start ins Leben. Das wird noch ein bisschen holprig vielleicht sein und schwierig, aber das ist du hast ein zweites Mal das Leben geschenkt bekommen, ein ganz anderes Leben, was du jetzt führen kannst. Und das ist ja die Schwierigkeit nach 30 Jahren. Das glaube ich schon. Aber ich bin guter Dinge, so wie du klingst, dass du es schaffen wirst und in ein paar Jahren stehst du ganz anders da. Toi, toi, toi von meiner Seite aus und viel, viel Glück und viel Erfolg. Eine Bitte habe ich. Kannst du mir noch ein Autogramm schicken? Gerne. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Ja. Gut, danke. Lieber Marcel, tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao. 1:39, ihr Lieben, an dieser Stelle ein Hinweis auf unser Thema am Mittwoch. Mittwoch heißt unser Thema, mir läuft die Zeit davon. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die sehr unter Druck stehen, die unbedingt noch etwas erledigen wollen. Vielleicht jemanden anzeigen. obwohl die Frist schon bald abgelaufen ist, oder die sich bei jemandem todkranken, sterbenden noch entschuldigen wollen, oder die vielleicht aufgrund einer Diagnose bald ihr Augenlicht verlieren, ihre Beweglichkeit oder vielleicht sogar ihr eigenes Leben, dass sie wissen, sie leben nicht mehr lange und sagen, mir läuft die Zeit davon, oder vielleicht auch, weil sie spät im Leben unbedingt noch die große Liebe finden wollen und so ein bisschen in Panik geraten. Es gibt viele Gründe, weswegen man sagen kann, mir läuft die Zeit davon. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, wenn ihr in so einer Situation seid und so einen Druck empfindet, ich muss es dringend noch erledigen oder ich muss dringend jetzt etwas tun oder es noch tun, dann meldet euch oder mailt uns am besten unter domian@wdr.de oder ruft natürlich auch sehr gerne am Mittwoch ab 0 Uhr dann an. Heute Freitemennacht, wie immer, morgen auch Freitemennacht, und jetzt geht es weiter mit dem Thilo. Und Thilo ist 24. Hallo Thilo. Hallo Domian. Hallo Thilo, Entschuldigung. Thilo, um was geht's? Meine Mutter liegt im Sterben und sie hat Krebs. Seit wann ist sie schon so krank? Seit 2 Jahren. Also ist die Diagnose gestellt worden. Was für ein Krebs hat sie? Lymphdrüsenkrebs. Und hat halt auch ausgestreut und hat jetzt halt Tumoren im Hirn, in der Lunge und in der Leber. Was hat man denn alles schon jetzt in diesen 2 Jahren mit ihr gemacht? Chemotherapie, Bestrahlung am Kopf, den Hirntumor ein bisschen kleiner zu machen. Es hat alles nichts genutzt. Chemo, ja. Wie ist ihr Zustand jetzt ganz, ganz aktuell? Aktuell geht es ihr psychisch, ist sie einigermaßen stabil, oder es geht sehr gut. Und körperlich kann sie halt nicht laufen. Durch Cortison hat sie auch viel an Körpergewicht zugenommen. Und ja, letzten Freitag haben wir sie ins Hospiz gebracht. Ich wollte gerade fragen, ob sie zu Hause ist oder im Krankenhaus noch. In den Hospiz. Wer ist wir? Meine Schwester, meine Freundin war auch dabei. Und noch eine Sozialhelferin, eine ganz liebe Frau. Wie alt ist deine Schwester? Meine Schwester ist 30. Was ist das für ein Gefühl, wenn man die Mutter ins Hospiz bringt, ja, also in ein Haus, wo gestorben wird oder wo man stirbt? Tja, man weiß, das ist der letzte Weg, ne? Die letzten Schritte werden eingeleitet. Genau. Bist du mit einer Bedrückung dorthin gegangen? Ich wollte hingehen, um meiner Mutter beizustehen. Um für sie stark zu sein. Ist es dir gelungen? Ich denke, ja. War das ihr ausdrücklicher Wunsch, dass sie in ein Hospiz geht? Die Ärzte haben es empfohlen und sie ist mit Vernunft dorthin gegangen. Also sie weiß, was auf sie zukommt. Und sie möchte sich jetzt taufen lassen. Bitte? Sie möchte? Sie möchte sich jetzt taufen lassen. Ach. Wie kommt das? Also sie ist in keiner Kirche und sie ist auch nicht getauft. Nein. Und das war damals vor 1989 war das nicht so. Ach so, weil sie kommt aus der ehemaligen DDR. Genau. Und da war das halt nicht so gang und gäbe. Und ja. Jetzt möchte ich es machen. Hat sie dir das erklärt, warum sie sich jetzt noch taufen lassen möchte? Zuzugehören zur Gesellschaft, weil sie sich oft abgegrenzt gefühlt hat. Ach so, um zu der Gesellschaft zuzugehören. Ist das nicht so ein Ausdruck ihres vielleicht neu gewonnenen Glaubens an Gott? Ja, natürlich auch, dass da noch was kommt, ganz klar. Ja. Also, wenn man in ein Hospiz geht, das heißt, man ist austherapiert. Da gibt es gar nichts mehr an medizinischen Maßnahmen. Es geht nur noch um Linderung, um Schmerzbeseitigung und darum, dass man in Würde sterben kann. Genau. Es ist ein wunderschönes Zimmer, muss ich dazu sagen. Also, das Zimmer, in dem sie liegt? Sie liegt alleine? Sie hat alles, was sie braucht, ja. Mhm. Sie hat ein Einzelzimmer. Mhm. Sie hat, rund um die Uhr hat sie Pflege und also die Einrichtung ist wundervoll. Liegt das weit weg von dir? Naja, es sind schon 25 bis 30 Kilometer. Mhm. Wie wirst du es jetzt demnächst machen? Wie oft möchtest du und wirst du hinfahren? Ich werde versuchen, also alle 2 Tage hinzufahren. Mhm. Und in der Spätschicht dann einmal die Woche. Mhm. Und es ist ja auch die Möglichkeit, da zu schlafen. Und ich werde mir dann überlegen, dass wenn ich in der Spätschicht bin, dass ich dann auch meine Nacht da verbringe. Ja. Was machst du beruflich? Ich bin Industriemechaniker. Ja. Hm. Hat ein Arzt, irgendjemand Kompetentes eine Aussage gemacht, was man glaubt, wie lange deine Mutter noch leben wird? Nein, also nicht direkt zu mir oder zu einem anderen Familienmitglied, soweit ich weiß. Und sie weiß es auch nicht? Nein, zumindest sagt es nicht. Hast du das Gefühl, dass du mit deiner Mutter noch was klären musst, dass du noch was sprechen möchtest oder dass du ihr unbedingt noch etwas sagen willst? Nein. Wir kennen uns unser ganzes Leben, also sie kennt mich mein ganzes Leben und ich sie. Und wir sind schon immer miteinander irgendwie klargekommen und wir lieben uns, das wissen wir beide. Ja. Das ist gut. Das heißt, es ist ein gutes Verhältnis und es gibt nichts mehr zu sagen. Man ist nur noch füreinander da jetzt in der schweren Zeit. Richtig. Mhm. Natürlich hat man immer seine Problemchen mit der Mama gehabt, aber... Ja, normal. Ja. Mhm. Na genau, ja, aber... Wie geht es dir denn jetzt im Moment, Thilo? Tja, so stark ich meiner Mutter gegenüber sein möchte... Genauso schwach fühle ich mich in den Momenten, wo ich halt alleine bin. Das ist ja auch eine ganz schwere Zeit. Es ist für sie die schwerste Zeit ihres Lebens und es ist für dich auch eine ungeheuer schwere Zeit. Oder für euch, die Angehörigen. Ja. Man fährt jedes Mal mit Angst dorthin, wer weiß, wie es ihr geht. Oder man hat Angst, wenn das Handy klingelt, dass irgendeine Nachricht kommt oder Eigentlich ist es ein Ausnahmezustand, in dem ihr euch jetzt alle befindet, deine Familie und du. Ja, das stimmt. Wie alt ist deine Mutter? 51. Ist ja auch zudem sehr tragisch, da sie ja noch so jung ist. Ja. Hast du mit deiner Mutter... Wenn man die Entwicklung so mitsieht, wie es die ganzen Jahre, oder wie es halt ja die ganzen Jahre war, die 2 Jahre, die waren... Die meiste Zeit sah sie gut aus, ne? Mhm. Aber dann, das ging jetzt die letzten paar Monate rapide bergab. Aber die letzten 2 Jahre waren ja auch enorm stressig, weil es wahrscheinlich ein beständiges Auf und Ab von Hoffnung und Niederlage war. Ja. Ja, natürlich, Hoffnung hat man bis zum Schluss gehabt, ne? Mhm. Oder haben wir immer noch. Natürlich. Wir hoffen natürlich immer noch weiter. Vielleicht geht's ja nochmal steil bergauf. Mhm. Hast du mit ihr so alles geregelt, was danach dann passieren soll? Nein, es passiert jetzt gerade alles. Mhm. Es wird jetzt geregelt. Ja. Also. Müssen wir alles irgendwie auf die Beine kriegen. Also, ob sie einen besonderen Wunsch hat, der Bestattung oder. Mhm. So. Ja, nee, weiß ich jetzt noch nicht. Mhm. Wann wird sie getauft? Höchstwahrscheinlich vielleicht nächste Woche. Ich muss morgen noch den Herrn Diakon anrufen. Wirst du dabei sein? Ich werde dabei, ich will dabei sein und es wird hoffentlich ein schönes Fest. Mach das schnell, man darf nicht so viel auf morgen verschieben, wenn jemand so krank ist. Ja, natürlich nicht. Mhm. Nein, das war ausgemacht, dass ich ihn morgen anrufe. Mhm. Ja, ist klar. Also, ja. Ja. Wenn du so traurig bist, wenn du alleine bist, was ja auch völlig normal ist, wem zeigst du das? Ein wenig kriegt meine Freundin ab. Und sonst keiner? Weniger. Nee, eigentlich niemand. Weinst du manchmal? Jetzt gerade. Das ist aber auch verständlich. ist ja auch, es ist ja auch unfassbar traurig. Aber die Zeit wird irgendwann kommen und solange müssen wir alle stark sein. Ja. So denke ich ein wenig. Ja, das ist auch richtig. Das müsst ihr auch. Und vor allen Dingen müsst ihr die Zeit, die bleibt, so gut und so schön wie möglich miteinander verleben. Und jede Stunde und jede Minute nutzen. Ja. Jetzt ist jede Stunde wertvoll wie Gold. Ja, das stimmt. Und, ja. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, was du deiner Mutter machen kannst, dass sie das Gefühl hat, aber das hat sie, das höre ich schon aus dem, wie du sprichst, dass du einfach da bist für sie und dass du sie liebst. Ja. Das ist das Größte für sie. Tilo, es tut mir total leid und es gibt auch gar keinen Trost. Es gibt nur den Rat, bei ihr zu sein und ja, und ihr beizustehen. Ja. Sag's ruhig, wenn du so traurig bist, wenn du ein gutes Verhältnis zu deiner Freundin hast, davon gehe ich mal aus, und zeig ihr ruhig mehr dein Herz, das tut ihr gut, damit du nicht alles so in dich hineinfrisst. Okay. Oder wenn du einen guten Freund hast, ich weiß nicht, zu wem du am meisten Vertrauen hast. Mach nicht, dass du zu viel alleine bist mit deiner Traurigkeit. Das ist auch nicht gut. Du musst ja stark sein für deine Mutter. Ja, Ablenkung versuche ich mir schon zu geben. Ja. So viel wie es geht. Jetzt beenden wir mal dieses Gespräch, ja? Okay. Und, du kannst gewiss sein, dass das tief ehrlich gemeint ist, wenn ich dir jetzt alle Kraft der Welt wünsche und dir von Herzen alles Gute wünsche. Das ist kein Spruch, das meine ich sehr ernst. Dankeschön. Tilo, mach's gut. Tschüss. Danke. Tschüss, ja. Du mir. Jetzt begrüße ich die Elsa und Elsa ist 76. Hallo. Hallo Elsa. Hallo, wie soll ich sagen, Damian? Ja. Nein, Domian heiße ich. Oder Domian. Domian, aha, genau. Domian, okay. Elsa, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Und über was reden wir beide denn? Ja, es ist folgendes, in der vergangenen Woche, da war an einem Abend, ich glaube das war Donnerstag, war ein Mann dran, der sich also ein bisschen beschwerte, dass seine Frau nicht mehr mit ihm schlafen wollte. Ja, ein 85-jähriger älterer Herr. Ah, 85, ja, war das schon. Ja. Meine Güte, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ja, naja. Ja, genau. Und das hat mich so irgendwie dazu inspiriert, dass ich angerufen habe, mhm. Weil nämlich mein Mann, der war 15 Jahre älter. Und der ist im vergangenen Jahr gestorben. Mhm. Und auch ich habe den Geschlechtsverkehr abgebrochen, weil mir das nichts gab. Ich habe ihn wahrscheinlich auch nie wirklich geliebt, so wie vorher auch noch niemanden. Mhm. Ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige. Das ist aus einer Zeit, wo alles noch ein bisschen unter den Tisch gekehrt wurde, wo es anders war. Lass mich mal kurz zwischendurch fragen. Du hast gerade zwei wichtige Sachen gesagt. Das erste ist, du hast den Geschlechtsverkehr abgebrochen. Wie alt warst du da? Da war ich, Mitte 50. Mitte 50? Ja. Und du hast dann auch noch gesagt, dass du ihn wahrscheinlich nie geliebt hast? Ja. Wie war denn diese Ehe? Diese Ehe war eine Zufriedenstellung wir haben uns geschätzt. Und wir hatten gleiche Hobbys gehabt, mhm. Und die ganze Familie war sehr schön gewesen. Also das war's. Das schon. Aber das hatte nichts mit diesen Gefühlen zu tun. Nichts mit Leidenschaft zu tun? Nein, gar nicht. Und du hast gesagt, dass du noch nie vorher verliebt warst? Nein. In jemanden? Nein. Dein ganzes Leben nicht? Nein, ich habe immer geglaubt, Wenn man trifft sich, es werden nette Komplimente gemacht, es wird das und das und jenes und dann kommt es auch zum Beischlaf und das habe ich dann gehalten, das war schon das war Liebe. Es war es natürlich nicht, das weiß ich aber erst heute. Du denkst heute anders. Ich denke heute anders. Woher weißt du das, dass es, wie kommt es, dass du heute anders denkst? Ganz einfach. Ich war in einem Chor, der jetzt nicht mehr existiert, ein Showchor. Und dort war eine 4 Jahre jüngere Frau auch. Und wir waren uns sehr sympathisch. Ich habe ihr auch geholfen, wenn sie krank war, dass ich sie mit dem Auto mit hinnahm zur Probe oder sonst irgendetwas. Und daraus war ganz plötzlich von einem Tag zum anderen spürte ich ein Gefühl, das ich noch nie in meinem Leben hatte. Zu dieser Dame? Ja. Und das war so, also alles, was danach kam, das zählte nicht mehr. Es war so, als wenn ich auf Wolke 9 schwebte, die Sonne war heller, ich konnte auch mit den Menschen besser umgehen. Also wie gesagt, es war der Einbruch in meinem Leben, der total alles verändert hat. Nochmal, um es ganz klarzustellen, wie alt warst du da? Da war ich, ja, gerade 70. Gerade 70, der Mann war verstorben. Ja, der ist aber erst letztes Jahr verstorben. Ach so, der Mann noch. Verstehe. Dann hast du dich, kann man so sagen, in diese Frau verliebt. Ja, und wie? Obwohl du auch gar nicht wusstest, dass du dass du Frauen lieben könntest. Überhaupt nicht. Wenn mir das einer vorher gesagt hätte, ich hätte es nicht geglaubt. Es gab nie eine heimliche Fantasie. Nichts. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Ganz total. Das ist ja sensationell, ist das ja. Ja, das war für mich auch. Aber jetzt ist die ganz wichtige Frage für mich, hat die Frau das erwidern können? Ja, die Frau hatte das erwidert, sonst wäre das auch gar nicht so gekommen. Aber es war so, sie hat, ist auch Witwe, hat aber einen Freund schon, ich glaube seit 25 Jahren eine Fernbeziehung. Und diese Fernbeziehung, ich wusste das, hab das aber irgendwie verdrängt. Und den hat sie aber immer ausgespielt. Immer wenn ich nicht so war, wie sie sich das wünschte, dann hat sie gesagt, ich fahre mit meinem Freund weg. Ach oder so. Dies oder in irgendeiner Form den Freund ins Spiel gemacht. Das hat mir natürlich immer so einen Stich gegeben. Natürlich. Aber ich habe mir dann gesagt, ich kann keinen Menschen besitzen, wenn es ein langjähriger Freund ist. Ich weiß ja nicht, ob er ihr irgendwie in anderer Weise was Gutes tut oder so. Gibt es denn, hast du denn heute mit dieser Frau noch Kontakt? Ja, und zwar war ich heute wieder bei ihr gewesen. Wir sind mit mehreren Vereinen, im Paritätischen zum Beispiel, mit Ehrenämtern und so. Und wir haben uns auch heute wieder gesehen, weil ich dort war. Ich musste was erledigen. Und da war sie total wieder mal sachlich mit Eiseskälte und so weiter. Und wir hatten am 25. August ein schönes Sommerfest gehabt. Das war so schön. Und da war sie das erste Mal so frei und offen und so zu mir und alles. Und ich habe das so toll empfunden. Und jetzt ist es wieder weg. Hier kann man ganz offen reden, das weißt du in dieser Sendung. Insofern frage ich dich auch ganz offen, hast du mit dieser Frau auch geschlafen? Nein. Nein. Nein. Hast du sie geküsst? Ja, also nur auf die Wange. Ich hätte auch gerne auf den Mund geküsst, das habe ich mir nicht getraut. Du würdest es schon gerne. Ja, sicher. Würdest du auch gerne eine sexuelle Erfahrung mit ihr machen? Nee, so direkt. Ich glaube, das würde nicht mehr gehen irgendwie. Ja. Aber so eine erotische Erfahrung, sich streicheln, anfassen und in den Arm nehmen und sowas. Sie hatte eine unwahrscheinlich erotische Anziehung auf mich gehabt, so dass ich sie gerne berührt habe und alles. Und dann, wenn ich das getan habe, dann war ich auch mit den Sinnen total weg. Also das war alles so anders. Aber leider war das immer so gewesen, dass sie Angst hatte, für die Öffentlichkeit oder irgendwas als lesbisch zu gelten. Ich verstehe. Ich musste mich immer zurückhalten. Ja, und es ist ja offensichtlich auch so ein Hin und Her, wenn es heute wieder so ist und vor ein paar Wochen so war. Das ist ja keine klare Linie. Ja, aber immerhin kannst du für dich sagen, dass du dann in noch fortgeschrittenem Alter nochmal dieses Gefühl, oder zum ersten Mal das Gefühl erlebt hast, ich bin verliebt. Ja, Ja. Bist du freust du dich darüber? Da habe ich mich drüber gefreut und ich war auch bis da jetzt, ich hatte so einen Unfall mit Schulterbruch gehabt und war lange aus dem Verkehr gezogen, aber davor, das ist die Jahre, also das war für mich traumhaft. Ich habe einfach nur gegeben, ich wollte nur lieben, mir war es egal, ob sie, ich wollte jedenfalls keine, also keine Erwartungen Elsa, an sie haben. Ich freue mich sehr, dass du diese Erfahrung machen konntest. Wir müssen leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ja. Ich wünsche dir dennoch alles Gute und freue mich, dass du angerufen hast. Ja. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute nach Tobias Linke. Morgen sind wir wieder da. Freie Themennacht, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.